Rache glut. Ein Demosch des bösen Dornes, denn die ganze Welt ließ Blut. Selig wer von ganzem Herzen alles, was ihn tief verletzt. Alle Trauer, alle Schmerzen an dies heilige Opfer setzt. Denn wir wollen das verbrennen, was in Leib und Seele stört. Wer kann das mit Worten nennen, was ihn in dem Geist empört? Jede Qual und Not und Frevel, Trug und List und Hohn und Lüg, schmolze fein zu glühen Schwefel, dass die Flamme höher schlug. Freudig drum, ihr Kampfesbrüder, schließt euch treulich um die Flammen. Brenn den Dorn zur Asche nieder, steige auf, du heilige Flamme. Denn wir wollen das verbrennen, was in Leib und Seele stört. Wer kann das mit Worten nennen, was ihn in dem Geist empört? Worten nennen, was sie in dem Geist hören.